that's right. Uh-huh, that's right. Uh-huh, that's right. Uhrmacher. Sunshine Live. Wir sind unter euch. So, wir sind hinter der großen Open-Air-Bühne bei Nature One 2002, der achten insgesamt. Ich weiß es gar nicht, wie oft Westbam alias Maximilian schon dabei war. Weißt du es selbst? Ich habe nicht mitgezählt. Also die ersten paar Jahre war ich nicht dabei, aber seitdem ich mal angefangen habe, eigentlich regelmäßig. Ich glaube mindestens das vierte Mal. Also du bist schon so ein halber Resident hier, kann man sagen, oder? Ja, Resident Evil sozusagen. Ah, unbedingt. Max, wir haben uns ja ganz kurz auf der Love Parade unterhalten, da noch mit etwas anderer Technik, hat man nur ein Handy. Auf eurer genialen Low Spirit Party möchte ich hier nochmal ein Kompliment machen, euren Leuten. Das ist eine geile Location einfach. Ich war ja noch selbst noch nie da, weil ich es nie geschafft hatte. Aber das könnte man öfters machen, geht natürlich leider nicht. Aber tolle Sache, war so eine Mini-Popcom, alles war da. Ja, ja, absolut. Unser Barbecue ist berühmt-berüchtigt. Also mindestens genauso bekannt für Nature One, natürlich nur für schwer zugänglich, logischerweise. Aber nochmal danke für die Einladung, das war eine fette Angelegenheit. Dann habt ihr an dem Abend Love Nation gehabt. Arena ist ja auch schon ein bisschen Tradition. Und dann gab es einen Tag später Electric Kingdom. Bin ich ein bisschen sauer auf dich, weil du hast mir so viele Leute weggezogen. Weil bei euch war es, glaube ich, richtig Knalle. Bei uns war es auch voll. Aber ich habe gehört, bei euch Electric Kingdom während der Love Parade war ein Brett. Oh ja, also das, jetzt muss man wissen, Aldi, weil wir ja mit Electric Kingdom Tourneen machen durch Deutschland und es auch in Berlin großes Heimspiel ist, ist das natürlich so eine Anlaufstation für eine Menge Leute bei der Love Parade. Und es war bis unter das Dach voll. Ich habe ja mit Boris gesprochen, Boris von Mayday. Wir werden zwei Electric Kingdoms mit euch natürlich durchziehen, auch hier mit Sunshine. Da haben wir Bock drauf, haben wir letztes Jahr schon geplant gehabt. Das klappt, so wie es aussieht dieses Jahr. Da freue ich mich sehr drauf, im Herbst, Oktober. Was ich dir noch nie gefragt habe, was macht für dich eigentlich Electric Kingdom aus? Es ist ja eine ganz andere Sache. Man muss schon wissen, wenn man zu Electric Kingdom geht, dass man nicht das hier kriegt, was man auf dem Open Air Floor kriegt von Blank & Jones oder whatever. Ihr habt einen ganz eigenen Stil in Berlin, das kann man schon so sagen. Bestes Beispiel für mich zum Beispiel zurzeit ist der Fernsehturm. Ja? Eine unheimlich spaßige Nummer, aber auch deine Sachen jetzt mit Nena. Das ist einfach was Eigenes. Was macht Electric Kingdom so anders? Also wir haben irgendwann Electric Kingdom gegründet, so vor 4-5 Jahren, und dann haben wir angefangen, einfach wirklich diese mainstreamigen Richtungen einfach nicht zu haben, sondern zu sagen, wir können eigentlich Techno in dem Sinne neu erfinden, dass wir die Rhythmen verändern, dass wir die Setups verändern, dass wir theoretisch Vocals haben können, dass wir theoretisch Elektro-Rhythmen haben können. Es ist eigentlich immer so ein Überraschungsprogramm. Es ist auch gar nicht so festgelegt, dass man jetzt sagen kann, es ist so und so, weißt du? Sondern es geht darum eigentlich, sich die Freiheit zu erhalten, was anders zu machen und die Leute auch mal zu schocken und einfach wirklich alternatives Entertainment zu bieten. Und dafür gibt es halt auch eine Menge Leute, die das cool finden. Die gibt es auf alle Fälle, sonst wäre es auch nicht so erfolgreich. Die neue Platte mit Lena, da hat sie mir damals im März erzählt, das war nicht so ganz einfach, weil eine Plattenfirma was anderes mit Lena machen wollte. Jetzt habt ihr sie, glaube ich, doch draußen. Ihr habt sie jetzt zumindest auch beim Pool geschickt. Wir hatten Gott sei Dank das Glück, auch schon das Acetat zu haben von der Mayday damals. Spielen wir auch artig. Aber jetzt mal die Frage an dich. Wie ist die Entwicklung jetzt mit dem Produkt geworden? Bist du zufrieden mit? Ist es nach deinen Wünschen gelaufen? Ja, also es gab Probleme, weil ich hatte praktisch als Erster sozusagen in der Techno-Welt so eine Aufnahme mit Nena, und dann wollten die was anderes erst vorziehen, und da war ich ein bisschen genervt. Aber verständlicherweise. Ja, wenn man was zuerst macht, möchte man eigentlich auch, dass es als Erster rauskommt. Aber ich bin mit der Platte bin ich sehr glücklich und ich fand es extrem toll, wie offen Nena für die ganze Sache war. Die war ja ganz so, ah toll, ja, dass ich sowas mal ausprobieren kann, das ist ja fantastisch und so. Und das hat mich total gefreut. Und ich hoffe jetzt mal, die Platte kommt in 3 Wochen raus. Ich hoffe natürlich, dass sie auch okay läuft, aber es hat sich auf jeden Fall für mich schon gelohnt als Erfahrung und als Musikstück bin ich auch froh. Das wie lange kennt ihr euch schon, Nena und Dudich? Kennt ihr euch schon länger von früher her noch aus Berliner Zeiten, Neue Deutsche Welle, oder ist das eine andere Geschichte? Also tatsächlich bin ich Nena mal über den Weg gelaufen, schon mit 19 Jahren. Aber und wie das immer so ist, da erinnere ich mich dran, aber die Nena natürlich nicht mehr. Okay. Also, das gibt's also auch bei Max? Ja, genau. Also hey, sozusagen, ich kann das auch total nachvollziehen, weil Nena war damals natürlich schon Superstar und ich war 19-jähriger Upcoming DJ. Also für Nena war das jetzt wahrscheinlich nicht, war ich nicht, bestimmt nicht die prominenteste Person, die sie damals getroffen hat. Das sich ja heute aber ganz gewaltig geändert hat. Ja, schon ein bisschen. Aber also jetzt hatte Nena schon zwischendurch mal von mir gehört. Das ist doch schon mal sehr angenehm. Dein neues Album kommt im September, hast du gesagt. Du bist mit Klaus Janko im Studio. Der Klaus ist ja immer so ein Mann im Hintergrund und ich habe es den Hörern auch schon mal ein bisschen verraten. Wir wollen ja, wenn es klappt, noch dieses Jahr zusammen von euch aus in Berlin mal richtig Gas geben, von den Lost Spirit Studios aus, wo wir mal die ganze Clique direkt in Berlin vor Ort haben. Wir steppen uns ein mit ISDN. Im September wird es fertig sein. Gehst du ganz andere Wege oder gehst du wirklich back to the old school? Also ich würde sagen, eigentlich auf meinem letzten Album bin ich in gewisser Weise back to the old school gegangen. Diese ganzen 80er und New Wave Einflüsse, wenn du dir nochmal We'll Never Stop Living This Way anhörst, da war das alles eigentlich extrem drauf. Und was ich auf dem neuen Album mache, ist glaube ich die Fortsetzung davon, also ein neuer Schritt. Also nicht die Fortsetzung im Sinne von nochmal dasselbe, sondern die Fortsetzung im Sinne von einer Weiterentwicklung. Und ich bin sehr stolz drauf. Ist, glaube ich, mein bestes Album. Ist ja ein eigener neuer Style für mein Empfinden. Ich habe jetzt gerade mal vor kurzem ein altes Album von dir ausgegraben, weil ich habe sie wirklich fast alle noch. Eins habe ich noch nicht gefunden, aber das liegt wahrscheinlich am Umzug. Bam, bam, bam. Okay. Würdest du sowas heute nochmal machen? Das war ja auch vor allen Dingen viel schneller. Ja. Wäre das heute nochmal sowas, wo du sagst, um Gottes Willen, was habe ich damals gemacht? Oder sagst du, nein, das war damals einfach so? Ja, also ich fand's, das war eine tolle Zeit. Also diese, und ich fand's absolut passend und schön in dieser Zeit. Und es gab immer auch Zeiten, wo ich schnell gespielt habe. Also zum Beispiel Mitte der 80er, ja, hat man so Sachen wie der Mussolini von Duff gespielt, das war auch 100, 150, 160. Und zwischendurch Drum and Bass, blah. Ich habe immer schon ein paar Sachen gespielt, die in dem Tempo waren. Aber die meiste Zeit wahrscheinlich irgendwas um die 130. Ich habe auch ein paar sehr langsame Sachen gespielt und ein paar sehr schnellere. Aber so das Herz meiner Musik schlägt wahrscheinlich irgendwo um die 130 BPM. Aber theoretisch will ich jetzt nicht sagen. Ist ja für mich bewegt sich Tanzmusik eigentlich zwischen 100 und 200 BPM. Okay, das ist eine große Spanne, da kann man ein bisschen Spielraum haben. Jetzt natürlich nochmal ganz kurz eine Frage, weil du gehst gleich auf die Bühne, gleich geht's los mit Westbam nach Nature One Inc., so in circa Viertelstunde. Wir sind froh, dass wir dich auch wieder live übertragen können, logischerweise, Max. Diese Frage, die vielleicht ein bisschen abgedroschen ist, aber die bei dir mal interessieren würde, weil Paul van Dyk hat vorhin erzählt, der hat gerade einen Film-Soundtrack gemacht für einen mexikanischen Film. Was wär mal die ganz große Herausforderung für Westbam? Entweder mit wem oder was du noch nie gemacht hast? Oder hast du irgendwas im Hinterkopf, wo du sagen würdest, klingt vielleicht abgedroschen die Frage, das wär's jetzt nochmal und dafür lasse ich mal alles stehen und liegen? Also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, so Kooperation oder so fällt mir jetzt im Moment jedenfalls konkret nicht ein. Ein Künstler oder vielleicht ein Projekt oder auch Filmmusik, wäre sowas was für dich? Also Filmmusik ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe hat Paul auch gesagt, fand er ziemlich langweilig, weil man macht dann doch lieber eigene Sachen. Ja, also irgendwie, ich habe mal vor 10 Jahren in da gab es eine Tanzszene in diesem Film Basic Instinct und ich war in Los Angeles und der Regisseur hat mir eine Stunde erklärt, der Paul Verhoeven, wie das ist mit Sharon Stone und bla bla bla, und der Michael Douglas oder wie er heißt, der hat auf Hold Me Back von mir tanzen geübt. Nee, aber das ist ein Riesenkompliment. Ja, absolut, und ich sollte für diese Tanzsequenz sollte ich die Filmmusik machen. Aber ich habe dann gedacht, irgendwie weiß ich jetzt nicht genau, was er mir sagen wollte, und habe ihm dann nichts geschickt. Ja? Und mein Einfach nichts geschickt? Ja, und mein Verleger war völlig genervt und hat gesagt, meine Güte, it's gonna be the number one movie, womit er dann ja auch recht hatte. Ja, hast du hinterher wenigstens ordentlich gekotzt oder sagst du, war halt so? Ja, und so war es halt. Aber ja, und er hat mir das so erklärt, die tanzen ja, oh, das wird der raunchy Underground Club und wow. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und da war das irgendwie eine ziemlich blöde Disse, fand ich. Also da habe ich dann gedacht, hey, na, ganz so geil, wie er es mir geschildert hat, war es im Film gar nicht. Und dann habe ich es nicht so bereut, obwohl es hätte mich wahrscheinlich zu einem reichen und glücklichen Mann gemacht. Ja, das denke ich mal. Also wenn so ein Angebot nochmal kommen würde, wird es sich heute nochmal über dich ergehen lassen, würde sagen, okay, ich höre mal genauer hin. Okay, wenn mir dieser Verleger nochmal sagt, it's gonna be the number one movie, dann glaube ich ihm. Ob es dann nochmal wird, ist halt die Frage. Gut, Max, ich danke dir, weil du gehst gleich hoch auf die Bühne. Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt und zum Album werden wir einfach nach Berlin einmarschieren. Nein, wir werden uns einberlinern bei euch in den Studios dann und dann hoffe ich, dass die ganze Clique am Start ist. Wir machen ein schönes Low Spirit Spezial, vor allen Dingen auch mit deiner Person und auch deinen ganzen alten Sachen. Kramen sie alle aus und wir quatschen nochmal. Also ich habe da ca. 10.000 Platten im Studio stehen und ich bringe noch 5 von zu Hause mit. Wunderbar. Und, damit kommen wir, glaube ich, hin. Alles klar. So, und bei euch gibt es Westbam gleich live on stage bei Nature One 2002. RPR 1 Maximal. Mit Tillmann Uhrmacher. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Das war für euch auf der Bühne Paul van Dyk, das erste Mal seit 5 Jahren wieder bei Nature One. So, Max, hier ist nochmal was zu trinken. Ab auf die Bühne, danach bist du dran. Wir sehen uns gleich noch. So, Westbam war das gerade im Interview. Paul van Dyk auf der Bühne, letzten 1,5 Stunden.